Kundgabe 5700. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1953. Was ist Wahrheit? Wo ist sie zu finden? In der Wahrheit müsstet ihr Menschen unterrichtet sein, um euren Erdenlebenszweck erfüllen zu können. Was aber ist Wahrheit? Und wie könntet ihr zur Wahrheit gelangen? Gott selbst ist die ewige Wahrheit. Und darum muss, wer die Wahrheit begehret, sich zu Gott selbst wenden und ihn um die Wahrheit angehen. Es gibt keinen anderen Weg als diesen direkten, denn selbst, wem sie anders geboten wird, der wird sie erst als Wahrheit erkennen können, so er Gott um die Erleuchtung seines Geistes, um rechtes Denken bittet. Der Mensch muss also als erstes Gott anerkennen. Er muss an ihn glauben. Und dieser Glaube wird erst dann in ihm lebendig sein. Er wird zur inneren Überzeugung geworden sein, wenn er in der Liebe lebt. Denn durch die Liebe erst wird der Glaube lebendig. Die Liebe ist der Schlüssel zur Weisheit. Die Liebe garantiert ein rechtes, der Wahrheit entsprechendes Denken. Denn die Liebe, die Wahrheit und Gott sind eins. Ihr Menschen müsstet euch erst diese Grundwahrheit zu eigen machen, dass die Liebe erste Bedingung ist zu rechtem Denken. Dass ihr dann erst von einem erleuchteten Geist sprechen könnet, wenn ihr bemüht seid, ein Leben in Liebe zu führen, worunter uneigennützige Nächstenliebe zu verstehen ist und wodurch ihr auch die Liebe zu Gott zum Ausdruck bringet. Ihr Menschen müsstet wissen, dass, wo die Liebe ist, auch Gott selbst ist. Und wo Gott ist, ist auch die Wahrheit. Ihr müsstet wissen, dass es Gottes Wille ist, euch in die reine Wahrheit zu leiten. Dass er euch nichts vorenthalten will, dass ihr den Zustand der Unkenntnis in den Zustand der Erkenntnis wandeln sollet und dass er jederzeit bereit ist, euch einzuführen in die Wahrheit. Dass ihr aber zuvor die Bedingungen erfüllen müsset, wollet ihr euch in der Wahrheit bewegen. Ihr dürfet euch nicht für befähigt halten, mit eurem Verstand allein die Wahrheit ergründen zu können, denn euer Verstandesdenken wird in falscher Richtung gehen, solange Gott ausgeschaltet wird. Wie aber auch der Wille zur Wahrheit, das ernste Verlangen danach, vorhanden sein muss, das von Gott als Verlangen nach ihm selbst gewertet wird, weil er selbst die Wahrheit ist, von Ewigkeit. Und das ernste Verlangen hat zur Voraussetzung, dass der Mensch bereit ist, das bisherige Wissen hinzugeben, um die reine Wahrheit dafür einzutauschen, dass er sich öffnet für das Wissen, das er nun empfangen darf, nachdem er den Glauben an Gott bewiesen hat, durch aufrichtige Bitte um Erleuchtung des Geistes, um Zuführen der reinen Wahrheit. Gott gibt jedem die Wahrheit, der sie ernstlich begehrt, und er gibt auch gleichzeitig ihm die Erkenntniskraft. Was aber ist unter Wahrheit, von der hier gesprochen wird, zu verstehen? Es ist die Wahrheit aus Gott, die irdisch nicht bewiesen werden kann. Es sind die Probleme, die jeden denkenden Menschen beschäftigen, die er lösen möchte und die rein verstandesmäßig nicht zu lösen sind. Es ist das Wissen um Uranfang und Endziel alles dessen, was ist. Das Wissen um Sinn und Zweck der Schöpfung, um Sinn und Zweck des Erdenlebens. Es ist das Wissen um alle Zusammenhänge des Schöpfers mit seinen Geschöpfen und Schöpfungen. Es ist die Beantwortung aller Fragen, die ihr Menschen verstandesmäßig nicht beantworten könnet. Vielmehr keinen Beweis für die Richtigkeit eurer Antwort erbringen könnet. Ihr könnet nur immer annehmen und recht oder falsch denken. Gott aber gibt euch die Wahrheit, so ihr euch seinen Bedingungen unterstellt. Und diese reine Wahrheit soll allen unterbreitet werden. Euch Menschen aber bleibt es überlassen, ob ihr sie annehmen wollet, ob ihr selbst euch so einstellet, dass ihr sie als Wahrheit erkennet. Denn euer Wille ist frei. Und selbst das kostbarste Geistesgut wird nicht zur Annahme zwingen. Es wird euch Menschen so geboten, dass ihr es annehmen oder auch ablehnen könnet, je nach eurer Einstellung zu ihm, zum Glauben und zur Liebe. Amen.